schön ist dein Mund, wenn er Ja sagt, wie ein Kind, das zum ersten Mal Mama sagt. Ja, ich glaube, selten gibt es sowas Süßes und Geliebtes. Oh, wie schön ist dein Mund, wenn er Ja sagt, und im Kuss, wenn er stille schweigen muss. Ach, du ahnst es ja nicht, ach, du ahnst es ja nicht, was dein Mund, wenn er küsst, alles spricht.